Kapitel 11 Die Globalisierung der Tropen. Wir müssen nur den Fernseher einschalten oder eine Zeitung aufschlagen, dann erfahren wir jeden Tag etwas über neue internationale politische Konflikte, wirtschaftliche Schwierigkeiten und den katastrophalen Klimawandel. Viele tropische Nationen in Amerika, Asien, Afrika und dem Pazifikraum stehen in solchen Fragen an vorderster Front, denn sie müssen sich darum bemühen, die Notwendigkeit des Wirtschaftswachstums mit dem Verfeuern fossiler Brennstoffe, den Wunsch zur Linderung der Armut mit dem Schutz der biologischen Vielfalt und den Nationalismus mit der Notwendigkeit internationaler Verständigung und globaler Lösungen ins Gleichgewicht zu bringen. In den Tropen verschwinden die ersten Inseln im Wasser. Mit dem Anstieg der globalen Temperaturen schmelzen die Eiskappen und der Meeresspiegel im Indischen und im Pazifischen Ozean steigt jedes Jahr um rund 4 Millimeter. In den Tropen führt ein zunehmend unberechenbares Klima in denselben Regionen und denselben Jahren sowohl zu Dürre als auch zu Überschwemmungen. In den Tropen droht Pflanzen und Tieren ein Massenaussterben, wenn alle tropischen Wälder durch Abholzung und Infrastrukturerschließung beeinträchtigt werden. Manchen Vorhersagen zufolge wird die Zahl der Baumarten um bis zu 30% und die der Ameisenarten um bis zu 65% zurückgehen. Weiter wird die unverhältnismäßig große biologische Vielfalt dieser Regionen durch die Jagd auf Buschfleisch und den Klimawandel bedroht. Außerdem leben in den Tropen sowohl die am schnellsten wachsenden als auch die ärmsten Bevölkerungsgruppen. Manche von ihnen müssen mit weniger als einem US-Dollar pro Tag auskommen, was zunehmenden Druck für das Gesundheitswesen, die Wirtschaft, die Böden und die Wälder solcher Staaten bedeutet. Da solche schockierenden Geschichten so häufig und mit solcher Dringlichkeit an uns herangetragen werden, obwohl sie sich oft viele tausend Kilometer entfernt ereignen, glauben wir nur allzu leicht, sie seien ein neues, wachsendes Problem, das sich von der Vergangenheit und dem Verhalten der übrigen Welt abtrennen lässt. Aber so sehr manche Politiker sich bemühen, sich selbst und uns davon zu überzeugen, nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein. In Kapitel 10 haben wir erfahren, wie die dramatische Expansion der europäischen Mächte, vor allem jener von der Iberischen Halbinsel zwischen dem 15. und dem 17. Jahrhundert, innerhalb und außerhalb der Tropen, eine neue Phase der globalen Kontakte und des Austausches zwischen Amerika, Asien, Afrika und Europa einleitete. In einigen neueren Analysen ist die Geschichte an dieser Stelle zu Ende. Sie vermitteln den Eindruck, dass die anfänglichen Wechselbeziehungen und geografischen Chancen den weiteren Verlauf der Geschichte komplett bestimmten. Damit übersieht man aber, dass sich die Prozesse von Kolonialismus, Imperialismus und Kapitalismus, die damals noch am Anfang standen, bis heute fortsetzen. Vom 17. bis zum 20. Jahrhundert gaben sich die verschiedensten europäischen und später auch nordamerikanischen Politiker, Grundbesitzer, Kaufleute und Investoren große Mühe, die Umwelt und die Menschen der Tropen unter ihre Kontrolle zu bringen und auszubeuten. In dieser Phase erkennen wir in den Tropen einige der historisch ersten, aber auch schlimmsten Auswirkungen ungezügelter, unregulierter Kapitalströme auf Menschen, Kultur und Landschaft. Wir können beobachten, wie sich ein globaler, rassistischer Handel mit Zwangsarbeitskräften verfestigte. Gleichzeitig wird auch erstmals die Erkenntnis dokumentiert, dass die Einwirkung der Menschen auf die Umwelt regionale Folgen für das Klima haben kann. Solche wirtschaftlichen und politischen Prozesse stießen bei den Gesellschaften und einzelnen Personen aus den Tropen auf Widerstand, wurden aber auch von ihnen ausgenutzt. Am Ende führten sie auch zu unseren heutigen Gesetzen über Menschenrechte und internationales Eigentum.